Wege aus der Flaute. Warum der Ausbau der Windenergie so wichtig ist und wie er endlich beschleunigt werden kann. Der obere Teil des Windrads kratzt an den Wolken. 140 Meter ragt der Turm der modernen Windkraftanlage in den Himmel, das ist fast so hoch wie der Kölner Dom. Manche modernen Anlagen kratzen sogar an den 200 Metern. Doch bis ganz nach oben können wir nicht sehen, dazu ist der Nebel zu dick. Etwa jede Sekunde stößt ein Rotorblatt aus der Wolkendecke, rauscht durch die Luft und verschwindet wieder im Nebel. Der Rotor hat einen Durchmesser von 120 Metern und weil es heute stark windet, dreht sich das Windrad so schnell, dass die Spitzen der Rotorblätter mit etwa 360 Kilometern pro Stunde durch die Luft mähen. Das ist annähernd Volllast. Es ist ein früher Abend im Dezember 2021. Wir stehen auf einem Hügel in Bayern und staunen. Windräder haben wir beide schon gesehen, aber nie so nah, nie so groß und nie von innen. Im abendlichen Nebel wirkt das Windrad etwas dystopisch, aber es steht für eine vielversprechende Zukunft. Windenergie ist das Rückgrat der Energiewende. Ohne Windenergie geht nichts. Aber bei der Windenergie geht zu wenig. Warum Ökostrom so wichtig ist. Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Das steht im Bundesklimaschutzgesetz. Damit verpflichtet sich der Staat, aktiv der weiteren Erhitzung der Erde vorzubeugen. Klimaneutral bedeutet, dass unsere Gesellschaft von der Industrie und den Energieerzeugern über den Verkehr, die Landwirtschaft bis zu Menschen, die Gebäude heizen, fast kein CO2 mehr ausstößt, den unvermeidlichen Rest wieder einfängt und entsorgt. Allerdings haben wir unseren Strom bisher überwiegend mit Verfahren erzeugt, die extrem viel CO2 produzieren, etwa indem wir Gas und Kohle verbrennen. Der Ausstieg aus der Kohle in Deutschland ist beschlossene Sache. Die letzten AKW gingen im April 2023 vom Netz, nachdem ihre Laufzeit aufgrund der Energiekrise im Jahr 2022 noch einmal verlängert worden war. Das deutsche Klimaziel für 2030 sieht vor, dass in nicht einmal 7 Jahren mindestens 80% des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Quellen kommen sollen. Und das bedeutet vor allem aus Sonne und Wind. 80%. Damit wäre der Anteil grünen Stroms fast doppelt so hoch wie heute. Dafür müssten im Schnitt jeden Tag 5,8 neue Windräder aufgestellt werden. Bisher sind es aber nur 3,5. Die Merkel-Regierungen haben den Ausbau der Windenergie schlicht abgewürgt, weil er angeblich zu teuer war. Deswegen müssen wir jetzt schneller ausbauen als je zuvor, und zwar am besten seit gestern. Strom ist so wichtig, weil er in einer nachhaltigen Welt der zentrale Energieträger sein wird. Vieles, was bislang durch Öl und Gas befeuert wird, muss auf elektrische Energie umgestellt werden. Autos und Heizungen, ebenso wie die Herstellung von Stahl und Zement. Viele industrielle Prozesse lassen sich zwar nicht unmittelbar elektrifizieren, aber um sie nachhaltiger zu gestalten, werden wir statt Erdgas Wasserstoff als Energieträger nutzen müssen. Und diesen Wasserstoff werden wir in enormen Mengen erzeugen müssen, und zwar mit Ökostrom. Strom wird das neue Öl. Aber er hat viele Vorteile, denn er kann sauber produziert werden und ist nicht irgendwann verbraucht. Strom wird der mit Abstand wichtigste Treibstoff einer nachhaltigen Welt. Deswegen werden wir in Zukunft deutlich mehr Strom brauchen als heute, mindestens ein Drittel mehr bis 2030. 2045 werden wir fast doppelt so viel wie heute benötigen. Und alles muss Ökostrom sein. Aktuell kommt in Deutschland erst knapp die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Quellen. Dafür haben wir 20 Jahre gebraucht. In nicht mal 7 Jahren will Deutschland 80% des Stroms aus erneuerbaren Quellen erzeugen. Deshalb müssen wir bis 2030 so viele Windräder und Solaranlagen bauen wie noch nie zuvor.